Ringel, Ringel, rein, wer fröhlich ist, der schlinge sich ein. Wer Sorgen hat, der lass sie daheim. Ein liebes Liebchen, das ist was Feins, johe, johe. Ringel, Ringel, rein, ei Gretchen, was stehst denn so allein? Guckst doch hinüber zum Hänselein. Und ist doch der Mai so grün, und die Lüfter sie ziehen, ei, seht doch den dummen Hans, wie er rennet zum Tanz, er suchte ein Liebchen, joch, he, er fand's, joch, he, joch, he.